Im Westen brauchen wir keine Flüchtlinge und keine Migranten. Hallo zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Ich bin Gustavo. Und ich bin Leonid. Unser heutiges Thema ist ein Video zum Thema Japan und Multikulti. Das Video stammt ursprünglich von Black Pigeon Speaks und ist im Kanal von Hagen Grell einsehbar in deutscher Übersetzung. Genau, wir müssen schon jetzt sagen, dass Black Pigeon Speaks ein rechtskonservativer Kanal ist. Und dieses Video ist als ein wissenschaftlicher Beitrag aufgebaut, aber uns ist es klar, dass es kein Galileo oder Terra X Dokumentation ist. Das Video hat eine klare politische Botschaft, aber trotzdem finden wir, dass die Ideen und die Punkte, die da thematisiert werden, ganz interessant und wir müssen darüber diskutieren. Das Video stellt die Frage, ist Einwanderung notwendig und kulturelle Vielfalt gleich mit? Wir werden uns das jetzt Video genauer anschauen, wie strukturiert ist und werden dann auf die entsprechenden Punkte dann auch eingehen. Die Geburtenrate in Kanada, Deutschland, Australien, Frankreich und anderen Staaten quer durch den Westen ist gleichbleibend oder absinkend. Uns wird ständig drastisch und übertrieben von Hysterikern erzählt, dass das eine Katastrophe wäre. Immer mehr Menschen würden für die Wirtschaft gebraucht, als wäre die Wirtschaft etwas, dem man dienen müsste und nicht andersherum. Niemals wird der wahre Grund erklärt. Regierungen machen Schulden bei den Banken. Die Bankenkartelle steuern die Regierung. Das Finanzsystem braucht Institutionen, um Schuldgeld über das Mindestreservensystem zu generieren. Und es wird alles tun, egal welche Regierung, damit diese Maschine kein bisschen nachlässt. Das ist der Grund, warum der Westen mit Migranten geflutet wird. Bis zu dem Punkt, wo die einheimischen Völker in vielen Fällen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu Minderheiten in ihrem eigenen Land werden. Das ist auch der Grund, warum ein reiner Regierungswechsel nicht das Problem lösen kann. Weil beide Seiten von denselben Organisationen und Kartellen unterstützt werden. Regierung, Medien und Universitäten bekommen ihre Denkschablonen von der Behauptung der Vereinten Nationen, der demografische und kulturelle Austausch und die Ausrottung angeblich überholter Staatswesen sei die einzige Antwort, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ehrlich gesagt klingt es für mich eher als Verschwörungstheorie. Ich verstehe die Probleme und die Tendenzen, die da beschrieben werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich alles so stark verbunden sind. Dieser Kritikpunkt wird auch zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union und im Rahmen der Euro-Krise immer wieder verwendet, indem man auch immer wieder behauptet, dass Griechenland als Nation nicht von den Rettungspaketen profitiert, sondern ausschließlich nur die Banken, die für die Kredite verantwortlich gewesen sind. Ob das tatsächlich stimmt oder nicht, müsste überprüft werden. Ob deswegen tatsächlich bestimmte Nationalstaaten in Europa eine relativ liberale Einwanderungspolitik gehabt haben in den letzten Jahrzehnten, müsste überprüft werden. Ich gehe nicht davon aus, dass das das Hauptproblem war. Aber es gibt ein entwickeltes Land, welches verweigert, es dem Westen gleichzutun und nicht seine Bevölkerung und Kultur gewalttätig durch den Import von Millionen Menschen aus Dritte Weltländern zerstört. Japan bekommt oft eine Moralpredigt, dass es bewiesen sei, dass es bald eine finstere Zukunft erwartet. Japan erfuhr seit den frühen 1990ern ein langsames Wirtschaftswachstum. Im Moment sind die Japaner reich und leben sehr lange Leben. Das trägt zur hohen Anzahl der Senioren bei. Japan ist sicher, sauber, komfortabel und modern. Es gibt kein Anzeichen für eine Krise in Japan, kein Gefühl der Panik. Und das, obwohl sie drastische Änderungen erleben. Aber anders als der Westen, der sich traditionell und neuerdings selbstverschuldet gespalten hat, ist Japan eine sehr geeinte Gesellschaft. Als Beispiel, wie man das Problem, das am Anfang des Videos thematisiert wurde, ist Japan. Japan wird in diesem Video als Paradies bezeichnet und beschrieben, was meiner Meinung nach auch ein bisschen tendenziös ist. Japan ist eine sehr besondere Kultur und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich leben möchte. Japan ist in vielerlei Hinsicht etwas ein Unikum. Japan ist ein Land, das bis zum 19. Jahrhundert hinein relativ isoliert von der restlichen Welt faktisch existierte und in relativ kurzer Zeit sich industrialisierte und faktisch dann auch vom Westen hineingetrieben in eine neue globalisierte Wirtschaft, bereits schon Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts faktisch hineingetrieben worden ist. Also es gab dann Druck vom Westen. Es gab niemals in Japan größere Einwanderungswellen. Das war den Japanern grundsätzlich unbekannt. Im Gegensatz zu Europa, wo es auch über die gesamte Geschichte hinweg auf dem Kontinent seit der Antike durchgehend übers Mittelalter bis hinein zur Neuzeit kontinuierliches Wanderung gegeben hat und Migration. Ferner ist es auch so, dass die japanische Kultur auch das, es gab nie eine Art Katharsis, eine historische Katharsis. Es gab, wie hier in Europa, in Bezug auf Themen wie Rassismus und Ausgrenzung von Ausländern oder fremden Kulturen. Es wurde niemals etwas implementiert wie die politische Correctness. Wichtig als Maß für die gegebene Lebensqualität eines Landes ist das BIP und wichtiger das BIP pro Kopf. Und auch sehr relevant, die Rate von Bevölkerungswachstum oder Senkung beeinflusst nicht das Wachstum von BIP pro Kopf. Zum Beispiel, das ist ein Punktdiagramm der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die letzten 40 Jahre. Es zeigt das durchschnittliche BIP pro Person. Außerdem die durchschnittliche Wachstumsrate der Bevölkerung. Das verdeutlicht, dass es absolut keine Korrelation zwischen Bevölkerungswachstum und BIP pro Kopf gibt. Zum Beispiel in Mexiko, wo die jährliche Durchschnittswachstumsrate der Bevölkerung satte 2% betrug, die jährliche Wachstumsrate fürs BIP pro Kopf betrug aber auch nur 2%. Estland mit negativer Bevölkerungswachstumsrate hatte eine Wachstumsrate des BIP pro Kopf von mehr als 5%. Und dasselbe gilt für Ungarn mit einem negativen Bevölkerungswachstum und einem 2%igen Wachstum des BIP pro Kopf. Das BIP pro Kopf ist nicht von einer wachsenden Bevölkerung abhängig und nach Tasu Hatta, Präsident des Asiatischen Wachstumsforschungsinstitutes, besteht nahezu keine Verbindung. Der zweite Graph zeigt das Wachstum von Japans BIP und seinem Bevölkerungswachstum zwischen 1870 und 2010. Es zeigt, dass es Perioden gab, als die Bevölkerung wuchs, nicht aber das BIP. Und Perioden, als die Bevölkerung nicht wuchs, aber das BIP. Und zukünftig wird der Schlüssel zum Erfolg Produktivität und Innovation sein, weil diese das BIP pro Kopf anheben können und sie nicht vom Bevölkerungswachstum abhängig sind. Das, was diese Zahlen mit der Wirtschaftskraft pro Kopf oder Wirtschaftsproduktivität pro Kopf anzeigt, zeigt aber nicht die Umverteilung. Das heißt also, selbst wenn es ein hohes Wachstum gibt, heißt es nicht unbedingt, dass es gerecht verteilt wird und dass auch noch zu einem hohen Lebensstandard aller Bewohner eines Landes führt. Ferner ist es auch so, dass Länder, jetzt mitunter die hier angezeigt werden, ein enormes Wirtschaftswachstum aufgezeigt haben, weil sie sich von einem Wirtschaftssystem, das andere begeben haben im Rahmen des Falls des Ostblocks, Ungarn, Estland. Das heißt also, es ist durch die Europäische Union, durch die europäische Integration, durch entsprechende Investitionen, durch Änderung der Produktionsmethoden auch eine viel höhere Produktivität erreicht worden, als vor der Wende in den 90er Jahren vorhanden war. Worauf Sie hinaus wollen, ist ein Gegenargument für diese Mainstream-These, dass damit unser BIP steigt, brauchen wir mehr Leute. Ich glaube, darauf hinaus wollen Sie, oder? Sie wollen auch darauf hinaus, dass die These der vermeintlichen Multikulti-Anhänger sagt, wir brauchen, wenn wir selbst kein Bevölkerungswachstum haben, Einwanderung, damit die Bevölkerung wächst, damit auch die Wirtschaftsleistung wächst. Man wollte das jetzt anhand dieser Statistiken widerlegen, aber diese Wachstumsraten muss man jetzt nicht monokausal betrachten. Es gibt sehr viele Faktoren, die mit einfließen, wie zum Beispiel die politische Wende in Osteuropa, die Integration der Länder, die ihr erwähnt oder die im Video erwähnt werden, die auch eine negative Bevölkerungsentwicklung haben in den 90er Jahren. Innovation und Wachstum können durch Strukturreformen und Automatisierung herbeigeführt werden. Bereits ist in Japan die Grundlage der Bandarbeit automatisiert. Selbst organisatorische Arbeiten wurden in Japan bereits durch künstliche Intelligenz ersetzt. Die japanische Versicherungsfirma Fukuku Natural Life Insurance will angeblich 34 menschliche Versicherungsprüfer im Januar 2017 durch IBM Watson Explorer KI ersetzen lassen. Es sind die Berufe dazwischen, die Anwälte, Buchhalter, Finanzberater etc., welche bedroht sind. Die mittleren Jobs werden verschwinden, sagte er. Automatisierung wirft viele Problemfragen auf, die den Rahmen dieser Präsentation sprengen würden. Wie werden Gesellschaft und Wirtschaft funktionieren, wenn immer weniger Bedarf an Arbeitern da ist? Werden die Berufe sich weiterentwickeln können? Was ist mit einem Grundeinkommen? Die einzige Sache, die wir wissen, ist, dass Automatisierung, angetrieben durch Innovation und Produktivität, ein wichtiger Faktor ist. Und abgesehen von all der Verteuflung und dem Pessimismus in Bezug auf eine absinkende Bevölkerung, gibt es auch Positives. Takahiko Furuta, Präsident des Institutes für zeitgenössische Gesellschaft, glaubt, dass die aktuelle Wachstumsgesellschaft sich in eine reifere Gesellschaft mit weniger Wachstum fortentwickelt, welche einen tieferen Genuss der Früchte des Wachstums ermöglicht als bisher. Das, was in diesem Video gesagt wird, ist, glaube ich, schon ein Mainstream-Gedanke, dass uns die Robotisierung erwartet und aus diesem Grund werden wir weniger Leute brauchen. Und das heißt, weniger Arbeitsplätze und viel mehr Leute arbeitslos werden. Und Japan erlebt das schon und weiß Bescheid. Deswegen haben sie kein Problem damit, dass ihre Bevölkerung sinkt. Ja, im Prinzip ist es auch eine Mainstream-These, oder? Es ist Mainstream, sicher, dass im Rahmen der digitalen Revolution es weniger Arbeitsplätze geben wird in bestimmten Segmenten der Berufswelt. Das heißt, was man sicherlich nicht brauchen wird in den Massen, wie vielleicht noch im 19. oder 20. Jahrhundert, sind ungelernte Arbeiter. Das heißt aber nicht, dass neue Berufsfelder sich entwickeln und dass dennoch man nach wie vor Menschen brauchen wird, die bestimmte Arbeiten verrichten werden. Und das vielleicht auch in zunehmender Zahl in verschiedenen anderen Berufsfeldern. Aber in diesem Video wird auch gesagt, dass zum Beispiel Buchhalter oder Finanzberater auch nicht mehr nötig werden, weil die Maschinen diese Jobs viel besser machen könnten. Und sie meinen, was gemeint wird, dass nur die Leute, die diese Maschinen bedienen können und die Maschinen kontrollieren oder herstellen können, da sind die Leute, die gebraucht werden. Alle anderen sind nicht nötig. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass jetzt sicherlich in der digitalen Revolution werden nicht nur ungelernte Arbeiter ersetzbar werden, auch viele gelernte Fachkräfte. Hauptargument ist aber, dass das Gros der wegfallenden Jobs die ungelernten Jobs sein werden. Und wir wissen nicht, wie sich andere Berufsfelder entwickeln werden oder ob sich neue Berufsfelder auftun werden im Rahmen der digitalen Revolution. Das heißt, wir können sicherlich feststellen, Ungelernte werden keine Jobs kriegen. Und jetzt kommen wir zum Schlusspunkt dieses Videos, worauf dieses Video eigentlich hinaus wollte. Ob düster oder blühend oder eine Kombination beider, niemand weiß sicher, was die Zukunft bringt. Aber eine Sache ist sicher. Mit der jetzigen Politik, die Japan verfolgt, mit wahrscheinlich geringerer Bevölkerung, wird es auch in 100 Jahren kulturell, religiös und sprachlich Japan bleiben. Mit seinen Sitten, Traditionen und seiner Geschichte. Die Japaner erleben Einigkeit in einem einheitlichen Volk. Der Westen experimentiert mit Einigkeit in einer uneinheitlichen Gesellschaft. Die Japaner lehnen den westlichen Buntheitsfetisch ab. Denn dieser Fetisch geht auf Kosten des sozialen Zusammenhaltes, bürgerlicher Freiheiten und der allgemeinen Sicherheit. Aber das steht im starken Kontrast zum Westen, welcher alles auf die Ideologie der kulturellen Gleichwertigkeit gesetzt hat und propagiert, dass das Zusammenleben verschiedener Kulturen auf gleichem Raum erstrebenswert sei. Der Westen tauscht die einheimische Bevölkerung erst in den Städten und danach auf dem Land aus. Gibt es keinen Kurswechsel bei Absichten und Vorhaben der Politik, wird es in 50 Jahren keinen Westen mehr geben. Beide, der Westen wie der Osten, werden in Zukunft mit Bevölkerungsrückgang konfrontiert sein. Wie dem auch sei, die Antworten des Westens und des Ostens sind radikal unterschiedlich. Der Osten ist verkörpert von Japan und scheint nicht gewillt zu sein, die Zukunft der eigenen Nation zu riskieren, für eine Ideologie des Multikulturalismus und der Masseneinwanderung nur für das Wohlergehen von ein bis zwei Generationen, alleine für deren Renten und Pensionen. Und jetzt kommen wir zur Sache. Ich glaube, die letzten zwei Minuten war wirklich die Botschaft dieses Videos. Alles andere können wir im Prinzip vergessen. Das war irgendwie Mainstream-Thesen. Die Hauptbotschaft ist, im Westen brauchen wir keine Flüchtlinge und keine Migranten, vor allem aus Syrien, Nordafrika und arabischen Ländern. Das ist, glaube ich, die Hauptidee dieses Videos, oder? Ja, und zwar, dass Migration nur kurzfristig, vielleicht für einen Zeitraum von 1 bis 2 Generationen, einige Probleme vielleicht löst. Zum Beispiel das Rentenproblem und andere Probleme, die in der Zukunft entstehen könnten in Bezug auf eine Reduktion der Bevölkerung nach Mainstream-Auffassung. Langfristig aber einem Land schadet, weil bestimmte Gegebenheiten dann zu Problemen führen wird. A, es wird gezeigt, dass eine multikulturelle Gesellschaft keinen sozialen Zusammenhalt ermöglicht. B, das Problem der inneren Sicherheit. Und C, dass durch die Einwanderung langfristig ökonomische Probleme, die man durch die Einwanderung lösen will, eher verschärft. Und als Lösung für dieses westliche Problem wird Japan gezeigt. Ich finde es absolut unkonstruktiv, wirklich das als Beispiel zu nehmen, weil es ein sehr spezielles Land. Es hat sehr wenig mit Europa zu tun. Europa ist ein Kontinent, ein Kontinent, das wirklich mit Nahosten verbunden ist und eigentlich, wenn man das richtig sieht, die gleiche Geschichte hat. Auch Nordafrika war Teil des Römischen Reichs. Das war vielleicht in den letzten 50 Jahren vergessen oder in den letzten 100 Jahren, aber es ist ein System im Prinzip. Und wenn wirklich im Nahosten Probleme gibt, wird es natürlich Europa, Westeuropa auch beeinflussen. Wirklich Japan eine Lösung dafür ist oder japanisches System, das bezweifle ich. Es wird sich noch herausstellen müssen, ob tatsächlich eine Gesellschaft, die ethnisch und kulturell homogen ist, auch einen größeren sozialen Zusammenhalt aufweist. Ich finde, Japan wirkt auf einen Außenstehenden sehr individualisiert. Der Japaner, es gibt da sehr strikt einzuhaltende soziale Normen offensichtlich, aber sozialer Zusammenhalt, denn es gibt auch ein enormes Konkurrenzdenken dort. Die Menschen leben für den wirtschaftlichen Erfolg, für den privaten wirtschaftlichen Erfolg und geben faktisch ihr Leben auf zugunsten dieses Wohlstands, um in dieser extrem komplizierten und auf Konkurrenz behaftete oder bedachte Gesellschaft sich durchsetzen zu können. Also eine sehr individualisierte Gesellschaft. Ob das hier ein Gesellschaftsmodell ist, in dem sozialer Zusammenhang eine Rolle spielt, ist schwer zu belegen, finde ich. Japan ist sicherlich kein Paradies. Es gibt auch dort soziale Probleme, es gibt auch dort auch eine enorme Last an Produktivität. Bereits Schulkinder werden getrimmt, in dieser extrem auf Produktivität bedachte Gesellschaft zu funktionieren, und viele gehen dann auch dabei auch psychisch zugrunde. Es ist eine sehr, sehr belastende Situation, dort sich auf den Arbeitsmarkt durchzusetzen. Genau, ich glaube, das Video funktioniert wirklich für die westlichen Leute, die wirklich keine Ahnung von Japan haben und wirklich im Prinzip tatsächlich denken könnten, ja, in Japan geht es ganz gut und viel, viel besser als bei uns. Soweit ich weiß, ist das Sozialsystem in Japan ganz anderes und viel härter als in Westeuropa. Da gibt es zum Beispiel keine bezahlten Urlaub. Aber was denkt ihr? Wollt ihr in Japan leben? Denkt ihr, dass es tatsächlich ein Vorbild für Westen ist? Wie steht ihr zur wirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenhang mit Multikulti-Gesellschaften? Seht ihr darin ein Problem oder einen Widerspruch? Schreibt in die Kommentare. Ciao! Ciao!